1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das Wochenende ist vorbei und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk. Schön, dass ihr auch da seid. Wir starten wie immer in eine neue Woche mit einer offenen und freien Themenrunde und einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an, egal zu welchem Thema, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Bitte in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Heike und ist 34 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo. Hallo Heike. Schön, dass du da bist. Zunächst mal. Es klingt so ein bisschen komisch. Hast du da den Lautsprecher eingeschaltet? Ja, ich guck mal eben. Ich weiß nicht, ob da... Sekunde, warte mal eben. Das wäre sehr schön. Wir haben ja Zeit. Wir können ja ein bisschen warten auf die Heike. Heike geht wahrscheinlich jetzt weit weg im Zimmer. Ja, geht es. Jetzt hoffe ich, dass es besser geht, Heike. Ja, alles klar. So, das klingt aber schon viel moderater so. Schön, dass du da bist. Hi. So, um was geht's denn? Ich weiß seit letzter Woche Freitag, dass ich Brustkrebs habe. Mhm. Oh, jetzt haben wir gerade so locker flockig angefangen und jetzt kommt aber ein gleich eine Stimme. Es hört sich jetzt natürlich auch, es ist eine niederschmetternde Diagnose, ist klar, war es für mich auch, ist es auch immer noch. Und wie gesagt, das hat mich auch irgendwie so, weil ich eigentlich so ein ziemlich lebensfroher Mensch bin, so ein bisschen aus dem Leben und aus allem irgendwo so herausgerissen. Ja. Wie kam es denn? Hast du irgendwas gefühlt oder war es eine Routineuntersuchung? Wie kam das? Ich hatte schon seit längerer Zeit das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist bis jetzt auch immer nur gut, okay, es kann auch eine Verhärtung sein, weil, wie gesagt, als ich meine Tochter damals gestillt hat, hat sich da irgendwie eine Entzündung gebildet und, es war zwar nur kurz, weil ich ein, zwei Mal, ich habe sie auch mit der Flasche genährt und alles. Und wie gesagt, ich habe auch nie damit gerechnet, dass es mich treffen könnte, weil... Bist du denn jetzt nochmal zum Arzt gegangen, extra, deshalb, oder war das eine Routineuntersuchung? Es war eigentlich im Grunde genommen eine Routineuntersuchung. Ja, es war eigentlich also nichts, wo ich hätte sagen können, ich muss es damit rechnen, dass irgendwo was kommt, wo ich mit dem Schlimmsten rechnen müsste. Ja, aber... wie gesagt, man sieht es jeden Tag, man sieht es in irgendwelchen Shows, man sieht es im Fernsehen, man sieht es in irgendwelchen Sendungen, aber wenn es einen selber trifft, dann haut es einen irgendwo doch so aus. Aber natürlich. Ist denn, du hast letzten Freitag, hast du es erfahren? Ja. Also jetzt, dieser Freitag vor dem letzten Wochenende. Mhm. Ich habe auch keinem was davon erzählt. Ich bin da hingegangen und habe auch niemand erzählt, dass ich zum Arzt gehe. Ja. Weil ich habe mit dieser Diagnose gerechnet und ich habe auch keinen davon irgendwie... Steht denn die Diagnose jetzt definitiv schon fest? Die Diagnose steht fest. Die Diagnose steht fest und es ist mir nahegelegt worden. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt... Das heißt, dass ich in den nächsten zwei, drei Jahren sterben müsste, aber es ist mir nahegelegt worden, wenn ich diese Art von Brustkrebs besiegen wollte, dass ich dann... Das ist mir schon nahezulegen, wäre... mir die Brust amputieren zu lassen, die Rechte. Und das Problem ist es nicht... Wie hat man denn die Diagnose gemacht? Wurde eine Gewebeprobe entnommen? Was wurde gemacht? Ja, genau. Das ist aber schon auch vor längerer Zeit geschehen. Ach so, verstehe. Und wie gesagt, da war ich mir auch selber noch nicht sicher. Ich war auch eigentlich nie der Meinung, dass es dann wirklich dann... Jetzt sagst du, es weiß noch niemand etwas davon? Es wissen nur zwei Leute davon. Wer sind die zwei Leute? Ja. Wer sind die zwei Leute? Mein bester Freund, der ist schwul, über den verbringe ich die meiste Zeit, weil er wirklich mein engster Vertrauter ist, irgendwo so, mehr oder weniger. Ja. Und wer noch? Mein Ex-Freund, der Vater meines Kindes. Ach so, das heißt, du bist alleinerziehende Mutter? Nein, also meine Tochter lebt bei meinem Ex-Freund. Ach so, aber du hast keinen aktuellen Partner im Moment? Ich habe keinen aktuellen Partner im Moment, nein. Wo ich sage, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich gerade deswegen mehr oder weniger froh bin, aber es ist schon irgendwo so, dass ich sage, irgendwo schon, weil nicht, dass ich mich deswegen jetzt schämen würde, dass ich dann sagen würde, es könnte vielleicht sein, dass ich irgendwann vielleicht so mit einer Brust rumrenne, aber es ist, entlastet einen doch schon ziemlich, wenn man doch so... So, jetzt hast du am Freitag, ich meine, das ist immer noch mal das Allerschlimmste. Man kriegt vielleicht ein paar Wochen vorher die Vermutung gesagt von einem Arzt. Und dann werden die Gewebe entnommen und was weiß ich. Und irgendwann steht es dann wirklich 100% fest, sie haben es. Wie war denn das am Freitag denn, als du dann aus der Arztpraxis rauskamst mit dieser definitiven Diagnose? Das hört sich jetzt doof an, wie soll ich das sagen? Es war irgendwie so, als wenn du von der Achterbahn kommst und auf dem Karussell kriegst du mit dem Dampfer mal irgendwie einen von Schädel gebrettert und stehst dann davon, du weißt überhaupt nicht mehr, was du sagen sollst. Weil man stellt sich das, man hat Filme gesehen, doch und Löcher, weißt du, hier geht's denn irgendwie. Du stellst dir immer... Ja, wenn man selbst betroffen ist, ist alles immer anders, als wenn man das von, wenn man das nur so beobachtet. Wie planst du jetzt weiter vorzugehen? Das ist gerade das, was ich noch nicht weiß, weil ich bin eigentlich im Grunde nicht körperfixiert. Ich bin nicht so, dass ich sagen würde, so ich könnte ohne das nicht leben, aber auf der anderen Seite denke ich immer so, warum? Wofür? Ich weiß nicht, was es bringen soll, sich da irgendwo verstümmeln zu lassen und vielleicht... bricht an anderer Stelle irgendwann noch was Schlimmeres aus. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Gab es denn den eindeutigen Rat deiner Ärzte oder deines Arztes, der dich bisher betreut hat, die Brust amputieren zu lassen? Ja, also es wurde mir nahegelegt, dass es schon besser wäre oder gesundheitsfördernder wäre, wenn ich diesen Schritt jetzt gehen würde, als wenn ich noch länger warten würde. Sind denn andere Bereiche im Körper auch schon betroffen? Nein. Nein, Gott sei Dank nicht. Was gäbe es denn als alternative Therapie zur Entnahme der Brust? Das ist ja gerade das, worüber ich mir Gedanken mache. Ich weiß nicht, es gäbe natürlich, ich denke mal, heutzutage in der heutigen Zeit mit der plastischen Chirurgie und mit den Fortschritten, in denen wir da jetzt leben, das ist nun mal so, man könnte natürlich eine Menge machen, klar, aber... Ja, was könnte man denn machen, außer, also der Arzt muss sich doch beraten haben. Der muss ja gesagt haben, entweder sie lassen die Brust entfernen oder wir versuchen dieses und dieses. Was hat er denn dir empfohlen oder dir erzählt? Also er hat mir gesagt, sollte es wirklich so sein, dass wir die rechte Brust abnehmen müssten, gäbe es immer noch die Möglichkeit, es so zu kaschieren, dass es hinterher nicht mehr auffällig wäre. Das heißt, also genau wie du dir das vorstellst in diesen billigen Hollywood-Filmen und genauso ungefähr kannst du mir auch vor, dass man da was machen kann, dass keiner mehr sieht. Was wäre, wenn man die Brust nicht entfernt? Wenn ich die Brust nicht entfernen würde und es könnte sein, dass sich dieses Krankengewebe weiter ausbreitet, dass der Krebs streuen könnte. Eine Strahlentherapie, eine Chemotherapie steht nicht zur Debatte? Nein, das steht nicht zur Debatte. Warum nicht? Weil... Ich bin jetzt kein Arzt und ich kann auch nicht in dem Fachjargon ringen, wie es mir wiedergegeben hat. Aber es ist eine Art von Krebs, die am besten behoben werden kann, wenn man in diesem Moment das kranke Gewebe und das ist chirurgisch also. Chirurgisch da entfernt. Und es wäre ein enormes Stück. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich körperfixiert bin, aber ich meine, es ist trotzdem irgendwo, es hört sich mal so blöd an, aber. Aber du hast schon auch Angst davor, das machen zu lassen. Angst ja, vor der kosmetischen und der optischen Folge, halt nur eine Brust zu haben. Ja. Ja, das kann wahrscheinlich jeder gut nachvollziehen. Andererseits, wenn es um die Gesundheit, um das Leben geht, dann. Und wenn es vielleicht sogar Methoden gibt, ich kenne mich da nicht so aus, dass man das irgendwie wieder aufbaut, dass es vielleicht gar nicht so sehr optisch zu sehen ist. Würde ich mich da sehr, sehr intensiv informieren jetzt im Moment an deiner Stelle, sehr schnell auch. Vielleicht auch noch beim Chirurgen oder einem anderen Arzt, was der empfiehlt, was man machen könnte und wie dringlich es ist. Wenn es wirklich definitiv die Lebensrettung bedeutet, dann muss man es machen. Das sage ich nicht leichtfertig. Es steht für mich außer Frage, es ist in dem Moment ganz einfach nur, dass egal ob man, wie man jetzt aussieht oder letzten Endes, wie man hinterher rumläuft, in dem Moment, wo man es wirklich vom Buch geknallt kriegt, das ist ein bisschen dumm an, weiß ich, aber in dem Moment, wo man so eine Diagnose gestellt kriegt, ist man doch ziemlich niedergeschmettert. Ja, also niedergeschmetterter, als man es sich selber vielleicht eingestellen will, weil man kennt es aus tausenden von Filmen, aus Büchern, Erzählungen, aus Zeitschriften, nur man rechnet selber nie damit, wenn man... Eigentlich im Grunde ein relativ gesunder Mensch und immer. Du hast jetzt aber viel mit deinen Freunden schon darüber gesprochen, also mit deinem besten Freund und mit deinem Ex. Ich habe, ja. Also ich habe wirklich eine Menge Freunde, aber ich bin eigentlich ein Typ, ich lasse nicht viele Menschen an mich ran. Das muss man ja auch nicht gleich in die große Glocke hängen, wenn du da zwei Leute hast, mit denen du darüber sprechen kannst. Was sagt dein allerbester Freund denn? mein bester Freund hat gesagt, also er hat mir ganz knallhart gesagt, mein bester Freund, wo ich sage, er ist schwul und das ist wirklich, wie gesagt, wie mein allerbester Freund, den ich habe auf der Welt. Und der hat mir knallhart so gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wie du aussiehst, du wirst immer meine beste Freundin bleiben und scheiß doch darauf, was die anderen sagen, du bist für mich immer noch die Heike, die du immer warst und Hauptsache du lebst. Weißt du, ich dachte immer, ja klar, das werde ich auch immer bleiben, das ist mir auch lacken, wie ich dann für andere aussehe, aber es hört sich so doof an. Letzten Endes ist es doch so, er steckt nicht drin und kein anderer steckt drin. Genau so ist es. Also, um überhaupt mit diesem Schock umzugehen, das ist natürlich für jeden, glaube ich, der so eine Diagnose bekommt, immer der Horror schlechthin. Genau. Würde ich gerne, dass wir das im Hintergrund noch ein bisschen eingehender mit dir besprechen, was du vielleicht auch tun könntest. Vielleicht können wir dir noch ein paar Adressen vermitteln, die dich noch besser informieren können. Was das Schlimmste an der Sache ist, das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an. Ich habe immer gedacht, weil ich kenne ja auch wirklich Leute aus den, ich meine, ich kenne wirklich jede Stufe in meinem Leben, habe ich, glaube ich, irgendwo mit meinen 34 gerade mal mitgenommen. Mhm. Ob das oben, unten ist und Leute, die selber auch und das Leben schlecht behandelt hat und hin und her. Aber ich denke immer, habe immer gedacht, so Leute, die sich selber einigermaßen gut pflegen und gut behandeln und so, die werden irgendwo verschont. Aber im Grunde so kann man es leider nicht sehen. Darf ich mal ganz offen reden jetzt eine Sekunde? Ja. Es ist einfach ein Scheiß drauf. Es ist ganz einfach so, wenn das Leben dir einen drücken will, dann drückt es dir ein. Mhm. Und wenn es dich erwischt, erwischt es dich. Und wenn es dich wirklich erwischt hat, dann musst du sehen, wie du damit mit den veränderten Tatsachen, die dir gestellt worden sind, klarkommen. Gut, so. Und jetzt werden wir mal versuchen, im Hintergrund dir noch ein bisschen Hilfe zu leisten, liebe Heike. Mhm. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Du legst auf und wirst von Simone angerufen. Nochmal, jetzt gleich von uns. Ich danke dir. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch, Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Ich begrüße sehr herzlich den oder die Danny? Danny, hallo? Danny. Danny, ein Mann. Ja. Entschuldige. Danny, um was geht's? Also 18 Jahre bist du alt? Ja. Ja. Also bei mir geht's um Alkohol. Ja. Und dass ich immer auf Alkohol, wenn ich Alkohol getrunken habe, sehr aggressiv bin. Mhm. Was machst du denn dann? Also ich habe letzten Samstag zum Beispiel, also meine Freundin, die heißt so mit Wörter immer so, also richtig dolle, sag ich mal, bedrängt so, also mit Wörter aber bloß. Also beschimpft hast du sie. Ja, und hab ihr halt die Schultern allen gegeben und so. Und dass sie da geweint hat schon. Was hast du denn Schlimmes zu ihr gesagt? Ich hab immer dasselbe irgendwie gesagt, ich weiß das ja auch nicht mehr, das hat sie mir bloß gesagt. Ich hab immer bloß nur gesagt, dass die schultert an allen und so, dass sie... Aber du hast sie beschimpft, du hast das Schimpfwort zu ihr gesagt. Ja, ich hab gesagt, ich habe auch gesagt Schlampe oder so, ja, hat sie mir gesagt. Und vor ein paar Monaten habe ich eine Freundin, also nicht die, sondern nur so eine Freundin so, habe ich so auch körperlich angegriffen schon. Ein Freund? Nee, eine Freundin. Eine Freundin hast du körperlich angegriffen? Ja. Im Suff? Ja. Was hast du mit dem Mädel gemacht? Habe ich getreten und dann so geschubbt, also das war so draußen, unten vor so einer Haustür und da wohl Briefkästen, habe ich so dagegen geschubbt und so. Ist da was passiert? Hat sie irgendwie eine Verletzung davon getragen? Also Schlimmeres nicht so, ein Glück, aber... Aber schon schlimm genug, dass du es gemacht hast. Ja. Ja. Lebt halt dann schon viel in meinem Leben so, weil ich bin noch nicht zur Schule gegangen und ja, und habe jetzt auch Stress am Hals, sag ich jetzt mal so. Hast du denn deine Freundin auch schon mal geschlagen? Also die jetzige Freundin schlagen nicht mehr. Aber eine andere schon mal... Ja. Ja. Richtig volle Kanne? Ja, eine Backpfeife, aber halt ein bisschen doller so, also nicht so. Naja, langt ja schon. Und ja, es hat halt angefangen so, dass, also mit 14 habe ich schon angefangen zu trinken so. Was trinkst du hauptsächlich? Ja, hauptsächlich Bier, also 10 Stück am Tag also auf jeden Fall. Ja. Was machst du denn überhaupt im Moment tagsüber? Hängst du ab oder ja, machst du Lehre? Hängst ab. Hast du einen Schulabschluss? Nee. Nee. Mit welcher? Davon, dass ich das ganze Jahr geschwänzt habe, wo ich meinen Hauptschulabschluss nachmachen soll und so, habe ich das ganze Jahr geschwänzt und habe dann Geldstrafen gekriegt und das in Sozialstunden umgewandelt. Ja. Und die Sozialstunden habe ich aber auch noch nicht gemacht und so. Jetzt haben sie mir auch mit einer Haftstrafe schon gedroht und so. Also im Klartext, du hängst so richtig in der Scheiße. Ja. Du lebst, Fall, ja. Du lebst bei deinen Eltern noch? Ja. Und die füttern dich... Weil die von mir keine Kinder mehr kriegen für mich, weil ich nichts mache halt und so. Aber die füttern dich so mehr oder weniger noch durch? Ja. Und von was kriegst du so dein Geld? Und von wem kriegst du dein Geld für... Brauchst du ja ein bisschen Kohle. Wie finanzierst du... Krieg ich gar nicht. Wie? Krieg ich gar nicht. Manchmal gibt mir ein Kumpel mir Geld, ansonsten habe ich aber auch schon Alkohol geklaut und so, wenn ich das brauchte. Also wenn du jeden Tag so viel Bier trinkst, genau, das muss dann ja auch bezahlt werden. Ja, also schnaust du dir das? Wie? Also entweder kriege ich das von Kumpels oder ich klaue das. Was sagen deine Eltern denn zu der ganzen Sache? Ja, die reden, sag ich mal so, auf mich innen so. Hm. Aber wie gesagt, also mein Vater hat mir, sag ich jetzt mal so hart gesagt, der hat gesagt, wenn ich daraus nicht lerne, dann muss ich nur ein Lehrer sein, wenn ich im Knast sitze. Hm. Und der hat gesagt, der kann nichts mehr machen, weil die haben mir wirklich immer geholfen, wo ich noch 17 oder 16 und so war. Mhm. Aber die haben mir gesagt, jetzt mit 18 können sie halt nichts mehr für mich machen. Das muss ich halt alleine machen. Bist du das einzige Kind? Nee. Wie viel gibt's noch? Drei Geschwister. Ah ja, sind die jünger als du? Na, einer ist jünger, der ist 15. Ja. Und mein Schwester ist 23 und mein Bruder 25. Die sind aus dem Haus schon raus? Ja. Ja. Gibt's denn viel Zoff bei euch zu Hause, wegen dir, dass du dich mit deinen Eltern zoffst? Ja, wegen mir, ja. Also hauptsächlich nur wegen mir, weil die anderen, mein Bruder ist in der Schule jetzt besser und so. Jetzt erklär mir nochmal, da steht eventuell Knast an, warum? Ja. Na, das ist, weil ich meine Sozialschulden nicht mache. Weil was? Weil ich meine Sozialschulden nicht mache. Ach, weil die Sozialschulden. Verstehe. Ist das jetzt schon sicher oder vielleicht... Kommt das mit dem Knast? Ja, ich sag mal so, zu 70-75% ist das sicher. Ich habe halt für die Arbeit schon für die jetzigen, also da kommen später noch mehr, haben sie schon gesagt, aber für die jetzigen halt habe ich bloß noch bis 20. September Zeit und heute haben wir jetzt schon, also jetzt schon ja. 16. bin, ja. Warum machst du die Sozialstunden nicht? Faul halt bloß. Willst du lieber in den Knast gehen? Hast du Bock auf Knast? Ja, eigentlich nicht. Und warum machst du dann nichts? Ja, gute Frage, wenn ne? Wenn ich alleine im Bett liege, abends so, ja. Mhm. Oder so, dann denke ich mir manchmal, ja, dass ich mein Leben jetzt in der Hand nehmen will und so. Mhm. Dann denke ich wirklich drüber nach. Aber wenn es dann soweit ist und so, wenn nächsten Tag dann wieder und dann schlafe ich doch wieder aus. Ja. Dann habe ich auch keinen Bock, dann werde ich einfach im Bett liegen, ja. Und dann, ja. Also, dann lebe ich so einen Tag hinein, liege ich rum. Und spiel Playstation, guck Fernseher und das war's schon. Ist ein Scheißleben, finde ich. Ja. Ein absolutes Scheißleben. Ich würde nicht gerne mit dir tauschen wollen. Das würde keiner gern tun. Ne? Mhm. Aber das Verrückte ist ja, Danny, dass dieses Leben nicht einfach so über dich gekommen ist, sondern dass du da schuld dran bist. Und dass du auch die Macht, du hast die Macht, das zu verändern. Nur du. Kein anderer, du. Du hast die Macht. Sag mir meine Freunde noch immer. Hast du eine intensive Beziehung zu deiner Freundin? Ist das eine sehr gute Beziehung? Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Die sagt halt auch immer, die bittet mich halt darum, dass ich die Arbeit schon endlich mache und so. Und dass ich mich dann darum kümmere, dass ich den Abschluss nachmachen kann und so. Ja. So, wie soll das jetzt weitergehen? Ja, das weiß ich nicht. Ja, spielen wir es mal. Ja, komm. Spielen wir es mal durch. Du bist weiterhin der träge Sack, den du bisher warst. Der sich völlig gehen lässt. Der Leute schlägt, der säuft, der sich durchfüttern lässt von der Mama, der zu faul ist, Sozialstunden abzuleisten. Ne, so, ich zähle es nur so auf. Der seinen Arsch nicht hochkriegt und die Schule nicht nachholt. Ja, hast du recht. So. Worauf läuft das hinaus? Das läuft darauf hinaus, dass du irgendwann im Knast bist eine Weile. Ja. Dann bist du vorbestraft. Danach wird das so weitergehen. Irgendwann liegst du völlig in der Gosse. Du bist nicht mehr bei deinen Eltern. Ja, lebe auf der Straße. Lebst auf der Straße. Kommst wieder in den Knast. Lebst auf der Straße. Machst irgendwelche Gewaltaktionen. Kommst wieder in den Knast. Das ist aber ein Leben. Drogen, genau. Ist man ja nicht auf der Straße, wenn man immer so hört, ja. Boah, ist das ein Ist das ein Leben, was du möchtest? Nee, eigentlich nicht. Das will kein Mensch. Mensch, Danny, du hast jetzt noch, ich glaube, du bist sogar ganz haarscharf, stehst du am Abgrund. Aber du stehst noch und du bist noch nicht empfallen. Du kannst es jetzt noch rumreißen, das Ruder. Indem du für dich eine Entscheidung fällst. So wie du, wenn du sagst, du liegst nachts im Bett und sagst, ich nehme mein Leben in die Hand. Du kannst das. Du musst es nur wollen. Du musst es durchziehen. Ein kleiner Beweis, dass du es willst, zeigt mir auch, dass du hier anrufst. Sonst würdest du auch denken, oh, soll ich mich voll labern lassen von dem? Ja. Mach ich nicht. Du kannst es. Du musst einfach nur Entscheidungen treffen. Zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, kein Alkohol. Sofort die Finger vom Alkohol wegzunehmen. Wenn du es nicht alleine schaffst, geh zu einer Drogenberatungsstelle. Du kannst die Entscheidung treffen, die Sozialstunden noch zu machen, welche noch möglich sind zu machen, um vielleicht noch das Schlimmste zu vermeiden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, wenn ich ja jetzt heute noch, also mittags oder nachmittag oder morgens, sag ich mal, ja? da vielleicht anrufen würde ja? und da gleich hingehen könnte, dann würde vielleicht sogar das mit der Haft noch. Also, wenn das sogar so noch möglich wäre, dass du es morgen eventuell noch rumreißen könntest, das Ruder, verdammt nochmal, dann wirst du das aber auch machen. Dann gehst du gleich in die Kiste, stellst dir einen Wecker für weiß ich was, damit du früh da bist und denen auch glaubhaft versichern kannst, dass du vielleicht sogar morgen schon anfängst, morgen Nachmittag. Ja. Das ist der erste große Schritt. Weil wenn ich das machen würde, dann würden die, denke ich mal, dann würden die mir auch noch, sag ich mal, ein paar Tage mehr Zeit geben, dass ich die machen kann. So, ja. Wenn sie sehen, dass die. Also, da müssen wir gleich drüber reden, ob du das machst, und das machst du morgen. Das machst du morgen. Und wenn du das morgen geschafft hast, Danny, ist das der erste Schritt für ein gutes Leben und hin zu einem richtigen Leben für dich. Ja. So, und dann geht das mit dem Alkohol los. Wie ist das? Könntest du von heute auf morgen ganz aufhören oder bist du schon so drauf, dass du es brauchst? Ja, eigentlich würde ich eher sagen, dass ich so süchtig noch nicht wirklich bin. Weil oft trinke ich nur aus Langeweile oder ich hole mir einfach, sag ich mal, 10 Bier. Grund, einfach nur so, wenn ich alleine zu Hause bin. Okay, ausprobieren. Ab morgen keinen Tropfen, aber ab jetzt, nach unserem Telefonat, kein Alkohol mehr. Keinen Tropfen Alkohol mehr. Du schaffst es. Wenn es einer schaffen kann, dann nur du. Nur du kannst dein Leben verändern. Ja. So, wenn du merkst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, Drogenberatung, geben wir dir gleich noch ein paar Adressen. So, und das nächste große Ding ist, dass du deinen Schulabschluss nachholst. Dass du verdammt nochmal einen Hauptschulabschluss in der Tasche hast und dann auch irgendwann eine Lehre machen kannst. Was wäre dein Traumberuf? Ja, das habe ich gesagt, auch nicht. Aber, ich glaub, hin, so. Aber du hast Interessen. Irgendwas würde dich interessieren. Ja, bei mir ist das Problem, mich interessiert nur Sport. Sport? Nicht wirklich was anderes, also bin ich jetzt ehrlich. Also. Ja. Gut, da müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Fakt ist nur, dass du nicht auf Dauer deinen Eltern auf der Tasche liegen kannst. Fakt ist, dass du das Leben deiner Eltern auch kaputt machst. Was meinst du, wie das für deine Eltern schlimm ist, wie du dich benimmst und verhältst? Ja. Eigentlich müssen die dich schon hochkantig rausgeschmissen haben, nach dem Motto, komm, du bist 18 Jahre alt, sieh zu, dass du alleine zurechtkommst. Ja, das ist halt ihre Gutmütigkeit. Ja, aber du hast eine Freundin, sagst du. Ist denn so, wenn du schon keinen richtigen beruflichen Traum hast, ist ein Traum, vielleicht irgendwann mal eine Familie zu haben? Ja, auf jeden Fall, ja. So. Das kommt auch von nichts. Das heißt, da kommt auch nichts von nichts. Da musst du dich auch für hinsetzen. Wenn du eine Familie haben willst, willst du ein Kind haben. Für das Kind muss man sorgen. Für das Kind will man auch Vorbild sein. Willst du? Im Moment bist du alles andere als ein Vorbild. Wenn du das aber jetzt schaffst, was wir gerade besprochen haben, bist du ein Vorbild, weil du dich selbst aus dem Sumpf herausgezogen hast. Und das wäre eine große Leistung. Ich sag's dir ehrlich, Danny, da hätte ich großen Respekt vor. Denn ich ahne schon, wie tief du drin sitzt. Wenn du das aber schaffst, Hut ab. Und dann wärst du auch deinem Kind oder deinen überhaupt anderen Leuten ein Vorbild. Im Moment bist du einfach nur ein Loser. So, alles ist gesagt. Morgen gehst du zum Amt und bittest darum, dass du die Sozialstunden machen kannst. Ja. So, und wir rufen dich jetzt nochmal an und versorgen dich mit einer Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Wenn du nicht, wenn du es nicht allein schaffst, dann geh da hin. Vielleicht solltest du sowieso hingehen, wenn nicht schlecht, ein bisschen fachkundige Betreuung zu haben. Ja. Was ist heute für ein Datum? Der 16. Dezember, ne? Ja, September. Ja. So, 16. September 2008. Da hast du die Entscheidung gefällt. Ja. So. Und in einem Jahr reden wir beide nochmal. Und dann erzählst du mir, was draus geworden ist. Abgemacht? Okay, ja. Danny, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Ja, dann bedanke ich mich und du machst weiter so, ja. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. So, liebe Leute, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema Party, Exzesse. Und ich frage euch, was habt ihr an, an extremen und krassen Sachen auf Partys schon erlebt? Zum Beispiel Filmrisse durch Drogen, Komasaufen oder K.O.-Tropfen oder vielleicht auch öffentlichen Sex auf Partys während einer Party? Oder ist es euch, ist es in Folge einer Party sogar schon mal zu sexuellen Übergriffen gekommen oder zu einem Unfall? Party-Exzesse heißt unser Thema morgen. Wenn ihr darüber gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch am besten schon jetzt im Laufe der Nacht oder morgen im Laufe des Tages per Mail an domian@wdr.de, Stichwort Party-Exzesse. Oder meldet euch ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Die Sendung beginnt natürlich wie immer um 1 Uhr. Party-Exzesse, unser Thema morgen. Herzlich willkommen, Bernd. Bernd ist 61. Hallo, Bernd. Hallo, liebe Jürgen. Hallo Bernd. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Dass ich hier erreicht habe, Jürgen. Ja. Ich habe in der Nacht vom 6. zum 7. Februar schon mal mit dir gesprochen. Mhm. Und zwar, ich hatte meine Frau letztes Jahr im März durch einen Schlaganfall verloren. Ja. Ich bin schwerbehindert und bin an eine sehr tiefe Depression verfallen. Ich weiß, es war ein sehr trauriges Gespräch. Es war ein sehr trauriges Gespräch, ja. Ja, du hast mir erzählt, dass du damit gar nicht zurechtkommst. Nein, überhaupt nicht. Mit den neuen Entwicklungen. Dann hatte ich durch deine Katrin Paulsen. Das ist meine Redakteurin hier. Meine Redakteurin hatte ich Rückläufe bekommen, 67 Rückläufe. Das haben sich sehr viele Menschen gemeldet, ja. Unwahrscheinlich viele Leute, ja. Mhm. Und aus diesen 67 Rückläufen hat sich eine Sache herauskristallisiert. Da habe ich mit einer Frau einen Kontakt aufgenommen, der sich bis heute sehr, sehr intensiv ausgeweitet hat. Ja, per Telefon oder schon persönlich? Nur per Telefon. Nur per Telefon. Ja, ja. Wir telefonieren dreimal täglich. Mhm. Und am 8. August hatte ich meinen 61. Geburtstag. Ja. Gratulation nachträglich, kann ich noch sagen. Naja, das ist schon lange her. Naja, kann man noch sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich da mein Sparkonto geplündert und bin mit einem Mietwagen von Köln nach Cuxhaven gefahren. Wo sie wohnt? Wo sie wohnt. Ja. Und wir haben uns nur ungefähr 2,5-3 Stunden persönlich kennengelernt. Mhm. Und jetzt befinde ich mich in einem gefühlsmäßigen Chaos. Ist das jetzt was Negatives oder was eher Positives? Nein, was Positives. Was Positives? Ich war schon erschrocken jetzt. Ja, nein. Es ist ein positives Gefühl. Erzähl. Du bist verliebt. Ja, ich möchte fast sagen, ja. Was ja schon großartig ist, nachdem es dir wirklich so schlecht gegangen ist. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist ein wahnsinniges Gefühl. Ich kann es dir einfach nicht erklären. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen der Realität und meinen Gefühlen. Wo ist der Unterschied? Ich weiß, dass aus dieser Beziehung nie etwas Festes werden kann. Warum? Erstmal durch die räumliche Entfernung. Ja. Und ich habe diesen Treueverlust meiner Frau gegenüber. Den kann ich nicht überwinden. Ich bin mit meiner Frau 37 Jahre verheiratet gewesen, habe eine sehr, sehr glückliche Ehe geführt. Mhm. Und ich sträube mich der Frau gegenüber, Gefühle zu zeigen, um meine verstorbene Frau nicht zu verletzen. Vielleicht nochmal so nachträglich, weil der ein oder andere das natürlich nicht mehr so in Erinnerung hat. Sag du nochmal ein paar Sätze zu dem Krankheitsverlauf deiner Frau. Meine Frau hat einfach nur einen Schlaganfall bekommen. Das war ein plötzlicher Schlaganfall? Ein ganz plötzlicher Schlaganfall. Um 9 Uhr haben wir noch zusammen abends um 21 Uhr zusammen geredet. Ja. Und um 23.30 Uhr ist sie ins Koma gefallen und 7 Tage später verstorben. Ist dann verstorben, ja. Und wir haben im Februar gesprochen miteinander, wie im du Februar gerade... Im Februar und dann noch mal einmal haben wir noch, das war das letzte Gespräch vor der Sommerpause, da hatten wir auch noch mal ein Gespräch gehabt. Aber wie gesagt, Das persönliche Kennenlernen dieser Frau, ja. In Cuxhaven, sagst du, wohnst sie? Du wohnst in Köln und sie in Cuxhaven. Ich wohne in Köln und sie wohnt in Cuxhaven. Das sind wie viele Kilometer ungefähr? 420 Kilometer. Da habe ich einfach einen Mietwagen genommen. Ja. Ich bin schwer körperbehindert, also ich musste mir einen Mercedes S-Klasse-Wagen nehmen. Schick. Hat zwar viel Geld gekostet, mir scheißegal, aber ich wollte die Frau unwahrscheinlich, ich musste sie kennenlernen. Und als ihr euch gegenübergestanden habt, hast du gesagt, die ist wirklich eine tolle Frau und es hat mich sehr berührt. Das hat mich unwahrscheinlich berührt und die hat mich fasziniert einfach. Mhm. Diese Frau ist auch an Cuxhaven gebunden, so wie du an Köln? Ja, ist ganz genau. Ja. Ist auch, lebt leider von Hartz IV und so weiter. Ja. Und kommt auch aus ihrer Wohnung nicht heraus und so weiter. Also Ist aber nicht körperbehindert, sondern... Ja, auch körperlich. Auch körperlich. Ja. Aber könnte Zug fahren oder so etwas? Ging das? Nein, das ging bei mir körperlich nicht. Ging es bei ihr denn? Auch nicht. Eigentlich nicht. Ach so, das heißt, wenn ihr zueinander kommt, geht das nur, dass du mit einem Auto zu ihr fährst? Im Grunde genommen ja. Sie könnte mit einem Auto nicht zu dir fahren? Ich weiß es nicht, ob sie es körperlich kann und finanziell kann sie es auf jeden Fall nicht. Ach so. Aber ob sie es körperlich auf sich nehmen würde, weiß ich auch nicht. Was für eine Körperbehinderung hat sie? Das weiß ich nicht so genau. Ich bin da nicht so tief in sie hineingedrungen. Okay, ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Lass uns über das Hauptproblem reden. Diese Entfernung stelle ich jetzt erstmal hinten an. Ja. Lass uns über das Hauptproblem reden, nämlich dass du das Gefühl hast, du verletzt eine verstorbene Frau. Oder du bist ich verletze meine verstorbene Frau, dass ich starke Gefühle dieser jetzigen Bekanntschaft habe. Mhm. Ja, also... Du warst mit deiner Frau sehr glücklich. Ja. Das war eine tolle Beziehung. Das war eine wahnsinnig tolle Beziehung. Diese Frau hat dich auch sehr geliebt. Unwahrscheinlich. Und sie hat mir auch sehr geholfen. Ich bin 9-mal operiert worden und sie hat mich gepflegt und gewaschen, alles Mögliche. So, jetzt frage ich dich etwas. Ja? Glaubst du, dass deine verstorbene Frau, könnte sie jetzt vom Jenseits oder wo immer sie auch ist, entscheiden? Glaubst du, dass sie sich wünschen würde, dass du Zeit deines Lebens unglücklich bleibst? Nein, ich glaube, sie würde es sogar befürworten, dass ich diese... Das glaube ich auch, wenn sie dich sehr geliebt hat. Schau mal, ich habe hier einen kleinen Tisch, da steht ihr Bild, ich hole jede Woche frische Blumen für sie, da steht immer eine Kerze, die brennt jeden Abend. Weißt du, Bernd, du kannst ja auch, du musst ja sogar, und das ist ja auch ganz normal, deine verstorbene Frau in hohen und großen Ehren halten. Das wirst du wahrscheinlich dein Leben lang tun. Das werde ich immer tun. So. Immer tun. Die kann keiner ersetzen. Nein. Und das tangiert... Ich kann auch die Helga aus Großhafen, die kann sie auch nicht ersetzen. Nein, aber das sind zwei ganz verschiedene Ebenen. Indem du deine verstorbene Frau ehrst, wird sich die Helga nicht verletzt fühlen und wird nicht eifersüchtig sein, hoffe ich. Nee, glaube ich auch. So. Und sie weiß, wie ich für meine Frau. So. Und umgekehrt, wie du es selbst gerade sagtest, wie du deine verstorbene Frau eingeschätzt hast, würde sie nie und nimmer sagen, nee, komm, lass die Finger davon, sitze hier zu Hause und sei depressiv. Nein, sie würde sich freuen, dass sich das so ergeben hat. Und ich bin ja auch glücklich, dass wir ein bisschen dazu beigetragen haben. Ja, unwahrscheinlich. Was für ein Glück, dass sich das so gefügt hat. Lieber Jürgen, ich war damals so, ich wollte mir das Leben... Ich weiß. Ich kam mit meiner Situation nicht klar. Ich weiß, deswegen haben so viele Leute auch geschrieben und wollten irgendwie dir helfen. Und wenn da jetzt sowas Gutes bei herumgekommen ist... Gehe damit vorsichtig um, das ist ein Geschenk, finde ich. Ja, aber ich verletze doch die Frau auch, dass ich ihr die Gefühle nicht zeigen kann, dass ich ihr das nicht klar machen kann. Ich liebe sie auf einer Seite. Dann sag ihr das doch mal. Ich liebe sie nicht so wie meine Frau. Das verlangt ja auch niemand von dir, das wird sie auch gar nicht von dir verlangen. Wie lebt sie denn? Hatte sie auch eine Beziehung? War sie auch verheiratet? Sie war verheiratet, ja, und... Ich weiß nicht, vor 4 oder 5 Jahren ist ihr Mann gestorben und so weiter. Und ach so, also auch ein Todesfall. Ja. Die waren auch bald 25 Jahre verheiratet. So, dann wird sie wahrscheinlich das ähnliche Denken über dich wie du über sie denkst. Und ihr habt ja beide eine ähnliche Geschichte hinter euch. Versuch dich doch ein bisschen so millimeterweise anzunähern, indem du ihr schon zum Beispiel mal so ein tolles Kompliment sagst, wie gerade, wie du es mir gerade gesagt hast, dass du sie schon sehr liebst, anders als deine verstorbene Frau. Natürlich, das war eine andere Zeit und das war etwas völlig anders. Aber du hast jetzt ein großes Gefühl für sie. Ja, das hätte ich eigentlich niemals zugelassen, dieses Gefühl. Ich habe mich gesträubt gegen dieses. Das musst du jetzt zulassen. Aber das habe ich jetzt dadurch empfunden, wie ich sie damals an meinem Geburtstag besucht habe. So, da, also ich finde. Das war mein persönliches Geburtstagsgeschenk, ja. Dass ich an meinem Geburtstag, am 61. Genau. Geburtstag zu ihr hingefahren bin. Ja, genau. So, und wenn ihr euch jetzt so ganz peu à peu ein bisschen annähert, dann ist das ja vielleicht auch mit dieser Entfernung gar nicht so schlimm. Ich meine, es gibt heute Flatrates, ihr könnt ewig telefonieren miteinander. Naja, das stimmt schon. Das machen wir ja auch. Drei, viermal am Tag telefonieren wir. Bernd, versperre dir selbst nicht das Glück, was dir da jetzt zugeflogen ist. Versperre es dir selbst nicht. Du handelst gegen dich und du handelst gegen den Willen deiner verstorbenen Frau. Ja, aber betrüge ich meine Frau nicht? Nein. Ich glaube, dass diese Antwort muss ich dir gar nicht geben. Das sagst du, das weißt du selbst, dass das nicht so ist. Ich habe Angst vor meinen Gefühlen. Ja, dann geh dagegen an. Nee, ich will dir nicht gegen angehen. Doch, das musst du. Ich will dir der Frau meine Gefühle auch zeigen. Dann tu es. Und vielleicht hat die Frau heute Abend auch zugehört. Kann das sein? Das könnte möglich sein, ich weiß es nicht. Dann hat sie wahrscheinlich sowieso jetzt mitbekommen, was da in dir vorgeht. Ich weiß es nicht, ob sie zugehört hat. Lass dich noch mehr drauf ein. Tu es. Du hast nichts zu verlieren. Gar nichts. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht. Ich bin in einem Chaos. Aber das ist schon mal. Ich möchte meine verstorbene Frau nicht betrügen. Wir reden im Kreis. Du hast vorhin zu mir selbst gesagt, dass deine Frau da nichts gegen hätte. Nein, ich glaube nicht. So, und das ist der entscheidende Satz. Das ist der entscheidende Satz. Und darauf aufbauen musst du jetzt sehen, dass du in ein neues Leben kommst. Wenn du jetzt im Chaos bist, mein Gott. Ich freue mich über dieses Chaos, wenn ich nur einige Monate zurückdenke, als wir gesprochen haben, wie trübe es da alles war. Und perspektivenlos damals. Wie kann man sich über ein Chaos freuen? Lieber Bernd, ja. Also ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Ich sage, ich habe da überhaupt keine moralischen Bedenken. Ich glaube, du kannst es selbst auch richtig einschätzen. Genieße dieses Glück, was da gerade im Entstehen ist. Und lass dich auf die Frau, wenn auch langsam, lass dich drauf ein. Okay. Alles Gute, alles von ganzem Herzen, alles Gute. Alles Liebe, danke für Tschüss. Die Worte. Tschüss. 0800 220 50 50. Ein junger Mann mit dem schönen Namen Jakob ist hier. Hallo Jakob. Hallo. 22. Hallo. So, du musst aber den Ton irgendwie bei dir zu Hause abschalten. Ich habe keinen Ton an, wirklich nicht. Jetzt ist auch gut. Gerade war so eine komische Rückkopplung. Ah, wunderbar. Ja, hallo. Hallo. So, um was geht's? Ich rufe aus Israel an. Ich bin gerade in Tel Aviv. Ach, deshalb ist die Leitung so seltsam. Verstehe. Ja, also ich mache hier gerade ein Praktikum. Ich studiere soziale Arbeit in Deutschland und mache gerade ein Praktikum. Und das konnten wir machen, wo wir wollten. Und da habe ich mir halt gedacht, weil mir das angeboten wurde, Mensch, machst du das in Israel? Wo bist du genau in Israel? Tel Aviv. In Tel Aviv? Genau, Tel Aviv. Ja, mitten in Tel Aviv. Und was machst du da? Heimlich in der Hauptstadt. Ich arbeite in einem Krankenhaus. Das ist ein bisschen merkwürdiges Krankenhaus. Sowas haben wir in Deutschland gar nicht. Das ist so eine Mischung aus Reha-Klinik und Wohnheim für Behinderte und ältere Menschen. Und in diesem Krankenhaus haben wir sehr viele Terroranschlagsopfer, also Menschen, die von Terroranschlägen hier im Land betroffen worden sind und dadurch entweder dauerhaft oder temporär irgendwie behindert sind. Und hin und wieder, also eigentlich ziemlich häufig auch dauerhaft, Holocaust-Überlebende, die herkommen, um hier zu leben oder zu sterben oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist für dich als junger Deutscher dann eine ganz besondere Begegnung, mit diesen Menschen zusammenzukommen. Auf jeden Fall. Das ist einmal, weil ich Deutscher bin, eine sehr merkwürdige Begegnung am Anfang jedenfalls gewesen. Und zum anderen bin ich mir dessen bewusst, dass ich wahrscheinlich einer der Letzten in dieser Generation bin oder wahrscheinlich der letzten Generation angehöre, die Möglichkeit hat, mit solchen Leuten noch zu sprechen. Und auch persönlich zu sprechen, ja. Und sogar mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. Was machst du? Was machst du konkret? Also, ich mache ja soziale Arbeit und es geht eben darum, zum Beispiel irgendwie mit denen ihre weitere Lebensplanung irgendwie zu besprechen, durchzugehen, zu überlegen. Das Problem ist dabei, dass man mit vielen Patienten gar nicht sprechen kann, vor allen Dingen mit den Leuten, die von Terroranschlägen betroffen sind, weil die einfach nicht sprechen können. Und dann läuft sowas eben viel über die Angehörigen, dass man mit denen zusammen überlegt. Kurze Zwischenfrage. Du sagst sprechen, ja. Da muss man ja wirklich sehr intensiv dann sprechen. Wie sprichst du? Sprichst du Hebräisch? Nein, ich spreche kein Englisch. Englisch. Und die Leute können das so gut, du kannst es so gut, dass man dann auch so detaillierte Dinge dann besprechen kann? Ja, ich bin relativ fit in Englisch. Ich habe mal ein Jahr in den USA gelebt. Wahrscheinlich. Und die Israelis, die sind besser im Englischen als die Deutschen. Das glaube ich, Die älteren Israelis, die sprechen so, Englisch. Wenn du mit einem Holocaust-Opfer zusammenkommst, welche Erfahrungen hast du gemacht? Schrecken die nicht vielleicht im ersten Moment zurück, von einem jungen Deutschen dann betreut zu werden? Habe ich am Anfang auch gedacht und bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig rangegangen und habe eigentlich die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass gerade die Holocaust-Überlebenden, gerade die in den bekannten KZs waren, gegenüber den deutschen Praktikanten oder Volunteers oder was weiß ich hier, sehr, sehr offen, aufgeschlossen sind und sehr freundlich und sehr, sehr dankbar für die Arbeit. Die sagen uns, also sind eigentlich die Einzigen, die uns sagen, Mensch, toll, dass ihr hergekommen seid, vielen Dank. Das heißt, mit diesen Leuten kannst du doch sicher dann auch Deutsch sprechen. Ja, die sagen mir dann zum Beispiel, ja, das Deutsch habe ich von der SS in Auschwitz gelernt oder sowas. Das ist ja wirklich eine hervorragende Möglichkeit für dich, lebendigen Geschichtsunterricht zu bekommen. Ja, also ich habe ja, ich meine, als aufmerksamer Deutscher, der in Geschichte interessiert ist, kriegt man ja schon einiges mit und kriegt auch sehr viele schreckliche Dinge mit. Aber ich muss echt sagen, das, was ich hier erlebt, also mitgekriegt habe von denen, das hat wirklich alles nochmal in Grausamkeit und Schrecklichkeit getoppt. Also ich kann das bestätigen. Ich habe es immer sehr geschätzt, dass ich von der Generation meines Vaters und meiner Onkel habe ich aus erster Hand ganz viele Dinge aus dem Kriegsgeschehen des Zweiten Weltkrieges erfahren. Ja. Mein Onkel war in Sibirien in Gefangenschaft, haben die Hölle dort durchlebt. Der größte Teil der Familie war auf der Flucht, hat auch da die Hölle durchlebt. Das von Leuten direkt erzählt zu bekommen, so wie in deinem Fall jetzt auch, das ersetzt alle Geschichtsbücher. Das ist echt Wahnsinn und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, die Möglichkeit hier zu haben. Ja. Wie lange wirst du dort sein? Also insgesamt werde ich 3 Monate hier gewesen sein. Ich bin jetzt noch etwa 2 Wochen hier. Morgen ist mein letzter Arbeitstag, dann habe ich ein bisschen Urlaub, kann mir noch ein bisschen das Land angucken. Und dann muss ich weiter studieren in Deutschland. Wie kam denn überhaupt die erste Entscheidung zustande, dass du sagst, ich gehe nach Israel? Das war doch wahrscheinlich relativ ungewöhnlich, oder? Ja, ich hatte so ein komisches Seminar belegt in der Hochschule Jüdische Sozialarbeit in Deutschland und in Israel. Da habe ich dann mal gesagt, ja, klickst du mal an im Internet, habe mich da eingeloggt sozusagen und dann, als ich das erste Mal da war, meinte die Dozentin, wer nach Israel will, sein Praktikum dann machen will, soll ich mal bei mir melden, das regle ich ganz unbürokratisch und da habe ich sofort Ja gesagt. Ich war leider noch nie in Israel, ich würde sehr gerne irgendwann mal dorthin fahren. Empfehlenswert. Ja, das glaube ich. Was meinst du, was du als Haupteindruck mitbringen wirst nach Hause? Also zum einen würde ich sagen, auf jeden Fall das mit den Holocaust-Überleben. Zum anderen habe ich natürlich hier sehr viel über den Konflikt mitgekriegt, den es hier gibt, der in Deutschland ja in den Medien auch sehr präsent ist. Und in Deutschland hört man meistens was von Terroranschlägen hier und da und sehr gefährlich und am besten gar nicht hinfahren. Und ich musste sogar für meine Hochschule einen Brief unterschreiben, in dem die mir empfohlen haben, nicht nach Israel zu fahren, weil es zu gefährlich ist. Ach so. Oh. Ja. Mhm. Und jedenfalls habe ich hier die Erfahrung gemacht, dass es absolut überhaupt, also eigentlich gar nicht gefährlich ist. Es gibt hin und wieder mal Situationen, wo irgendwie eine Botschaft sagt, nee, da mal besser nicht hingehen oder so. Oder an irgendwie Feiertagen, jüdischen Feiertagen, sich irgendwie in Jerusalem von einer Klagemauer fernhalten. Das sind so einzige Sachen, die man machen kann, nicht machen muss. Aber eigentlich halte ich es hier für relativ ungefährlich. Hattest du vorher eine Meinung über den palästinensisch-israelischen Konflikt? Und wenn ja, hat sich diese Meinung verändert? Also ich war immer ziemlich pro Israel, weil irgendwie für mich, ein schlechtes Gewissen will ich nicht sagen, aber also irgendwie ist ja klar, irgendwie die werden hier von allen Ländern bedroht und die fühlen sich nicht gut und haben Angst, das war mir irgendwie klar, aber ich würde sagen, verändert hat sich es dahin, dass ich eben auch sehe, dass was mit den Palästinensern hier passiert, eben auch nicht immer richtig ist. Also Was mich am meisten aufregt, ist beispielsweise, dass die Israelis in die Palästinensergebiete eine Siedlung nach der anderen packen. Also das sind so kleine Häuser, Familien oder was weiß ich, so kleine Wohngemeinschaften, wo häufig sehr religiöse Juden dann in den Palästinensergebieten wohnen, draußen vor der Tür mit Soldaten, die sie bewachen. Und das schürt natürlich da den Konflikt nur noch weiter und gibt noch mehr Ärger. Das ist, ja, also, finde ich, da so. Manchmal gibt es dann eben gläubige Siedler, die dann mit der M16 da rumlaufen und um sie schießen. Manchmal gibt es eben dann Palästinenser, die dann um sie schießen. Also ist deine Einschätzung der Situation, würde ich mal so sagen, vielleicht differenzierter geworden als vorher? Differenzierter auf jeden Fall. So. Und klingt blöd, aber ein bisschen reeller auf jeden Fall. Ja. So, jetzt hast du noch ein paar Tage oder ein bisschen Urlaub. Ja. Wie wirst du diesen Urlaub in Israel verbringen? Also ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen runter nach Sinai. Also ist ja Ägypten im Moment, oder ist ja eigentlich auch Ägypten, war immer Israel, da diesen Berg Sinai, wo da Moses die 10 Gebote gekriegt hat, mal besteigen. Und ansonsten mich hier noch so ein bisschen treiben lassen in den Städten. Jerusalem, wo man betet, Haifa, wo man arbeitet, und Tel Aviv, wo man feiert. Bist du selbst Christ? Oder Jude? Ich bin Christ. Du bist Nein, Christ. Ich bin kein Jude. Nein, ich bin Christ. Also, dann wünsche ich dir sehr, sehr viel noch tolle Eindrücke in diesem wahrscheinlich ausgesprochen interessanten und tollen Land. Ich sage wahrscheinlich, weil ich es nicht kenne. Eine Frage noch, wie kommst du jetzt darauf, hier dich bei uns zu melden? Verfolgst du uns im Internet oder wie? Nee, ich hab euch jetzt irgendwie 3 Monate überhaupt nicht gehört. Ich habe nur im Internet geguckt, ach, läuft ja wieder. Ach so, verstehe. Und ich dachte einfach mal, das ist mal ein sehr interessantes, absolut interessantes Thema, was mir auch sehr viel Spaß macht hier irgendwie und dass man darüber mal berichten könnte. Finde ich sehr toll. Empfehlen, anderen Leuten empfehlen kann, sowas auch mal zu machen. Ja, definitiv, sehe ich ganz genau. Solche Auslandserfahrungen sind immer gut und prägen einen auf jeden Fall fürs ganze Leben dann auch weiter. Lieber Jakob, alles Liebe, alles Gute und schöne Zeit und komm gesund und gut wieder zurück nach Deutschland. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer. Morgen heißt unser Thema Partyexzesse und ich frage euch, was ihr schon so an extremen oder krassen Sachen auf Partys erlebt habt. Alkoholexzesse, K.O.-Tropfen, vielleicht Sex auf Partys, vielleicht ist in Folge von Partys und das ist dann etwas sehr Schlimmes, ist es vielleicht zu sexuellen Übergriffen gekommen oder zu einem Unfall. Vielleicht seid ihr nach einer Party mit Drogen oder besoffen Auto gefahren und danach ist irgendetwas sehr Schlimmes passiert. Das ist dann ja, gehört ja auch noch mit dann im weitesten Sinne zum Thema Partyexzesse. Also wenn ihr gerne mit mir darüber morgen reden wollt, dann meldet euch entweder heute schon domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, um 1 geht die Sendung los. Yvonne ist hier. Yvonne, 32, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Yvonne, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich am Freitagmorgen erfahren habe, dass mein Vater tot in seiner Wohnung lag. Ich habe am Donnerstagabend erfahren, dass er an dem Donnerstag gar nicht bei der Arbeit war. Mhm. Das hatte ich dann am Abend um kurz nach 8:30 hatte meine Cousine mich angerufen und hat mir erzählt, ob ich was von meinem Vater gehört habe, warum der einfach nicht bei der Arbeit war, auch nicht angerufen hat, gar nichts, weil das war eigentlich nicht seine Art, aber manchmal auch mal seine Gründe, weil er auch ein paar Probleme auf seiner Arbeit hatte. Naja gut, ich habe ihn dann angerufen, nicht erreicht und bin dann zu ihm. Er hatte nicht aufgemacht, nachdem ich ein paar Mal geklingelt habe, aber ich habe mich auch nicht weiter jetzt mir Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, ja gut. An welchem Tag bist du dann zu ihm gefahren? Am Freitag oder am Donnerstag? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Nee, ich bin Donnerstagabend. Donnerstagabend, da hat er nicht aufgemacht und er lebte alleine. Ja, er lebte alleine. Und dann bist du wieder weggefahren? Ich bin wieder nach Hause gegangen, weil es war schon mal so. Und da hat er aber dann abends eben auch seine ein, zwei Bierchen oder so getrunken und hatte sie dann einfach früh schlafen gelegt, am Morgen wieder zur Arbeit. Ja, und du hattest keinen Schlüssel von der Wohnung? Nein. Nee. Ich hatte dann gedacht, ja gut, rufe ich am Freitag um 6 Uhr morgens nochmal an, weil ich weiß, er macht sich fertig und fährt dann zur Arbeit. Also so früh ist er normalerweise auf? Ja, ja. Mhm. Nur, er ging auch da nicht dran. Ich habe dann wieder auf einen Anrufbeantworter gesprochen und habe gesagt, bitte melde dich. Aber dann wird man da auch wahrscheinlich schon ängstlich, ne? Und skeptisch. Genau. Ja. Genau. Und was hast du gemacht? Ich habe trotzdem dann gewartet bis 8 Uhr. Ich habe dann den Arzt angerufen und gefragt, ob der vielleicht am Tag davor bei ihm war. Aber das war nicht. Ich 20 Minuten später oder so hatte meine Cousine mich dann angerufen und meinte, hör mal zu, dein Vater ist immer noch nicht da. Ja gut, daraufhin bin ich wieder dorthin, habe wieder geklingelt und geklopft und nichts. Wie bist du dann in die Wohnung gekommen? Ja, ich bin dann erst nochmal nach Hause und dann meine Cousine hatte mich dann dorthin begleitet und ich habe dann meinem Vater auch dann auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass ich ihn wirklich bitte, mich jetzt anzurufen, ansonsten komme ich mit der Polizei, weil ich wusste, er wollte nie irgendwie, wenn was ist, dass die Polizei da reinkommt. Und aber du hast dich dann dafür entschieden, dass du mit der Polizei dann kommst? Ja, weil ich... Und wie viel Uhr war das dann? 10 Uhr morgens war das. 10 Uhr morgens. Und habt ihr mit der Polizei die Tür aufgebrochen? Ja. Und dann? Ja, und dann haben die festgestellt, dass er tot auf der Couch liegt. Du warst nicht dabei, doch? Naja, nee, ich bin nicht mit hochgekommen. Ich hatte... Warum? Ich hatte so Angst. Ich hatte Angst, was mich in dieser Wohnung erwartet. Mhm. Ich weiß nicht, Also du hast deinen toten Vater in der Wohnung nicht gesehen? Nein, das hätte ich, glaube ich, auch... Hat er sich das Leben genommen oder ist er eines natürlichen Todes gestorben? Weiß man das schon? Ich habe heute dann, ist durch die Staatsanwaltschaft eben die Leiche freigegeben worden, aber Ursache ungeklärt. Ich weiß nicht, warum, ich habe ja so auch mit Beerdigung, ich weiß ja nicht, ob das einfach so geht, dass man einfach sagt, es ist ungeklärt, weil von außen sieht man nichts. Und das war es einfach. Und dann haben die gesagt, er ist zwischen dem 10. und 12. gestorben und ja. Also schließt die Staatsanwaltschaft also ein fremdes Einwirken aus, dass es kein Mord war. Und sie schließen auch dann wahrscheinlich aus, dass er sich das Leben genommen hat. Ja. Aber woran, weiß ich nicht. Also, aber das kannst du doch, glaube ich, auch noch in die Wege leiten, dass eine Obduktion vorgenommen wird. Das kann man, glaube ich, als Angehöriger, wenn man das wissen möchte, was war. Ich weiß, nur ist das natürlich alles eine Kostenfrage. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, sehr gut. Wir hatten des Öfteren, klar, immer mal wieder telefoniert, jetzt nicht täglich, aber wir haben uns auch immer getroffen und... Bist du einziges Kind? Das war sehr gut. Nein, ich habe noch eine Schwester. Ja. Und die Eltern leben schon lange getrennt oder lebten schon lange getrennt? Ja, schon 26 Jahre. Ach so. Aber du hattest so den regelmäßigen Kontakt mit ihm und ein gutes Verhältnis? Ja, ganz genau. Mhm. Und tut dir das jetzt heute im Nachhinein leid oder bedauerst du das, dass du nicht mit in die Wohnung gegangen bist? Nein. Hast du ihn denn jetzt? Ich glaube, ich hätte ihn so nicht sehen können. Du hast ihn auch jetzt verstorben, nicht dann nochmal gesehen? Nein, ich kann das nicht. Ich denke, nein. Also so wie ich ihn kenne, es reicht mir das, was... Du möchtest ihn so in Erinnerung behalten, wie er gesund war? Ja, ich glaube, ich kann das nicht, weil ich vor anderthalb Jahren eben meine Oma dann tot gesehen habe. Aber das war, sage ich mal... noch okay, weil die Bindung auch nicht so da war. Und war denn der Vater krank, dass so etwas vielleicht sogar zu erwarten war? War er herzkrank oder war irgendwas nicht in Ordnung? Das kann ich so nicht sagen, weil er war auch der Mensch, der einen jetzt nicht so damit belasten wollte. Also er hatte Probleme auf der Arbeit, was natürlich ihm dann auch Magenschmerzen gemacht hat. Mhm. Er hatte auch mal gesagt, er hätte Blut im Stuhl, hatte es dann auf irgendeine Sache geschoben, die für ihn aber jetzt, Also eine ganz klare, schwere Erkrankung war da für dich nicht wissend im Hintergrund. Nein, ich habe allerdings im Nachhinein gehört, dass er mit meiner Cousine irgendwie zu meiner Cousine gesagt hat, ich habe wieder so Schmerzen wie so Magengeschwüre, was ich damals mal hatte. Ja. Und das hatte er mir nicht gesagt. Daraufhin kann ich natürlich nur für mich so sagen, vielleicht hatte er was, was dann geplatzt ist. Vielleicht und ich weiß es nicht. Jetzt sagtest du gerade, du wärst natürlich sehr interessiert daran, was es letztendlich war. Aber aus Kostengründen wirst du es wahrscheinlich dann nicht... Ja, nicht nur das. Ich denke, er ist, es schmerzt viel mehr zu wissen, dass er tot ist und alles, was hier rum passiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so gerne wissen möchte, was, weil ich mir sonst natürlich auch noch mehr Gedanken mache, warum ich nicht doch mehr dazu gedrängelt habe, dass er wirklich zum Arzt geht und dieses ganze Kontrolle über alles. Aber euer Verhältnis war schon so habe ich das gerade verstanden. Man hatte zwar viel Kontakt miteinander, aber über solche Dinge wurde nicht eingehend gesprochen. Ich denke, er wollte mich mit irgendwelchen Sachen auch nicht ganz so belasten. Wie alt ist dein Vater geworden, Yvonne? 56. 56. Ja, also kein Alter. Jetzt. Nein, ich hatte zu ihm immer gesagt, er wird mindestens 20 Jahre älter. Aber deshalb. Das heißt, musst du das alleine jetzt organisieren, die ganzen Beerdigungsvorbereitungen und was man alles dann machen muss? Ich hatte an dem Freitagabend dann meine Mutter angerufen, die kommt aus Passau und die ist dann auch dann hierher gefahren. Und ich war dann auch erst ganz froh, dass ich jemanden hatte, weil ich wusste nicht, wo mein Kopf stand. Glaube ich. Das ist ja auch ein Schock. Das muss man sich so vorstellen. Das ist ja auch Horror. Ich weiß gar nicht eben. Ja, im Nachhinein bin ich zwar auf der einen Seite froh, dass meine Mutter gekommen ist und mir ein bisschen unter die Arme greift, aber andererseits ist der Druck, wo von ihr zusätzlich kommt, für mich einfach auch fast unerträglich. Also familiäre Geschichten, die dann noch im Hintergrund schwelgen. Ja, auch alte Sachen. Hast du einen Freund? Da hatte ich mich vor ein paar Monaten, also 6 Jahre waren wir zusammen auch getrennt. Und da hatte ich auch noch Probleme mit. Und wollte da irgendwie, Yvonne, wir versuchen mal ein bisschen dir unter die Arme zu greifen. Sofern wir das können, so ein kleines bisschen. Ja. Das machen wir im Hintergrund. Das ist effektiver. Da bin ich super froh, Das machen wir sehr gerne. Und ich hoffe, das schaffen wir auch. Und ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit. Das ist eine schwere Zeit. Das ist ganz klar. Da legst du auf und du wirst von Simone nochmal zurückgerufen gleich. Mhm. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Camilla ist hier. Camilla ist 24. Guten Morgen. Hallo Camilla. Jetzt habe ich gerade mich mit der Zeit vertan und nehme dich jetzt noch dran, obwohl gleich die Sendung vorbei ist. Ich bitte, das zu entschuldigen. Sag doch mal so ein paar Stichworte nur. Bitte? Sag doch mal so ein paar Stichworte zu deinem Thema. Ja, es geht darum, dass ich meinen Freund betrogen habe. Den hast du betrogen? Ja, genau. Und ich jetzt im Nachhinein nicht weiter weiß und verzweifelt bin, dass meine Beziehung nicht mehr so gut läuft. Das ist dein Freund, nicht dein bester Freund, sondern dein Freund, ne? Mein Freund, ja. Dein Freund. Yvonne, das tut mir jetzt sehr leid. Das war jetzt definitiv mein Fehler. Ich habe hier die falsche Zeit gesehen, die hier allerdings richtig steht. Wir melden uns nochmal bei dir. Einverstanden? Ja. Du legst mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ich bitte das zu entschuldigen. Kann ja mal passieren. Morgen heißt unser Thema Partyexzesse. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr auf Partys schon sehr krasse Sachen erlebt habt. Oder im Umfeld von Partys. Filmriss, Drogen, K.O.-Tropfen, Komasaufen oder sowas. Oder vielleicht ist auch nach einer Party ist zu schlimmeren Sachen gekommen, einem sexuellen Übergriff oder einem Unfall. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir hier. 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen. Bye-bye.